vorn über den Rand gebeugt. Alle Sinne bis aufs Äußerste gespannt, erwarteten wir dicht aneinander gedrängt das unvermeidliche Ende. Eine lange Zeit, scheinbar eine Ewigkeit, verging, bis der Schoner plötzlich auf einen einzigen kurzen Augenblick vor einem Hintergrund ragenden, leuchtenden Schaumes auftauchte. Noch sehe ich das gereffte, lose flatternde Großsegel, als der Mastbaum schwer auf das Deck hinstürzte. Noch sehe ich die schwarzen Umrisse des Schiffsbugs und meine, auf der Ruderpinne den ausgestreckten Körper eines Mannes unterscheiden zu können. Dennoch zog das ganze Bild mit Blitzesschnelle vorüber. Die gleiche Woge, die es uns enthüllte, begrub das Schiff für immer unter sich. Der Todesschrei vieler Stimmen stieg zu uns empor und wurde vom Brausen der tollen Männer erstickt. Und damit nahm die Tragödie ihr Ende. Das starke Schiff mitsamt all seinem Gerät, mit so zahlreichen Menschenleben, die anderen sicherlich teuer und zumindest den Eigentümern selbst kostbar wie der Himmel waren, war, während in der Kabine vielleicht noch die Lampe brannte, im Nu in den brodelnden Wassern versunken. Wie ein Traum war es entschwunden. Und der Wind fuhr fort zu stürmen und zu heulen, und die gefühllosen Wasser der Roost stiegen und sanken wie zuvor. Wie lange wir drei dort sprachlos und bewegungslos verharrten, weiß ich nicht. Aber es muss eine lange Zeit gewesen sein. Schließlich krochen wir hintereinander, fast mechanisch, zu dem schützenden Abhang zurück. Während ich so, tief unglücklich und nicht völlig Herr meiner Sinne, gegen die Brüstung lehnte, konnte ich meinen Verwandten in veränderter, trüber Stimmung vor sich herschwatzen hören. Einmal wiederholte er mit weinerlicher Eintönigkeit, wie sie kämpfen mussten. Wie schwer sie kämpfen mussten, die armen Burschen. Die armen Burschen. Dann wieder jammerte er, dass das ganze Zeug hin wäre, weil das Schiff, statt am Ufer zu stranden, bei den tollen Männern untergegangen war. Und in all diese Irrenreden hinein spielte ein Name, Christ Erna, mit schaudernder Ehrfurcht ausgesprochen. Währenddem ließ der Sturm mit merklicher Schnelligkeit nach. Nach einer halben Stunde war der Wind zu einer Brise abgeflaut und den Wechsel begleitete oder verursachte ein schwerer, kalter, klatschender Regen. Ich muss dann eingeschlafen sein, und als ich völlig durchnässt, steif und ohne jede Erfrischung erwachte, war der Tag angebrochen, ein grauer, nasser, trostloser Tag. Der Wind blies in matten, unruhigen Stößen. Es war Ebbe, die Roost hatte ihren niedrigsten Stand erreicht und nur die starke Brandung, die rings um Arras gegen die Küste hämmerte, war Zeuge von den Schrecknissen der Nacht.